Oui. Fushman Moussa Sissoko, Puto take la moulo. Bitro gauche en dame, sauf chulo. Fonda aus, bis heute Verbrecher Habibo. Stimme rein, ich bin ein Nego-Stammspieler. Steh ich dran, Puto kann Tapia. Papi in lila, wird hungriger. Pabix auf Schivas, Riegel, Negro, Brustkiefer. Bretter, brutal Kopf, Soldat in Lacoste. Berliner Nordost, Escobar Narcos. Langsam, Acho, ohne Verwarnung. Teleskop K.O., Vato Molato. Afrika Tato, Granata Baru, 300 auf Tacho. Im Koffer, im Ladung, hohe Erwartung. Champions League live Übertragung, kein Krieg, Packung. Squad Gang Gang, 12-fach, 12-mal Team, mal Team. Hennessy, Sattler, Haschisch, Dejo, Strassen, Vitamin. Nico Squad Gang Gang, 12-fach, 12-mal Team, mal Team. Hennessy, Sattler, Haschisch, Dejo, Strassen, Vitamin. Dejo, Kacha, Dejo, Kacha, Dejo, Kacha, Nico. Dejo, Kacha, Dejo, Kacha, Dejo, Kacha, Nico. Dejo, Kacha, Dejo, Kacha, Dejo, Kacha, Nico. Nico Squad Gang Gang, 12-fach, 12-mal Team, mal Team. Flitzer, Flitzer, Vorspann, Puta. Gigio, Kacha, Lucio auf Hunger, zerbrettert mit Wörter. Ultimate Turner, Pick 100 Wodka. Meiner im Bolo, Didier, Drogba, Kopfball. Lucio verteilt wieder Bockers. Aggressiv, Kota, Felina, Überfall. Du auf Yakuza, ich wackel dich, Pura. Renn lieber Super, sonst handel dich brutal. Cabral, küss meine Spitze vom Metall. Hasskicks, Better, Blut oder Verbal. Money, Batz, den Schallarbeit, Hellal. Vamo, Gringo, mach mein Geschäft. Taho, sinnlos, wenn Farmer verpetzt. Lucio, nur Loco, Mulatto, zerfetzt. Das Wort vom Papa immer noch gesetzt. Lugo Squad Gang Gang, 12-fach, 12-mal Team, mal Team. Hennessy, Sattler, Haschisch, Dejo, Strassen, Vitamin. Lugo Squad Gang Gang, 12-fach, 12-mal Team, mal Team. Hennessy, Sattler, Haschisch, Dejo, Strassen, Vitamin. Dejo, Kacha, Dejo, Kacha, Dejo, Kacha, Nico. Dejo, Kacha, Dejo, Kacha, Dejo, Kacha, Nico. Dejo, Kacha, Dejo, Kacha, Dejo, Kacha, Nico. Lugo Squad Gang Gang, 12-fach, 12-mal Team, mal Team. Rallast du Kartoffel, renn, Fokus, weiter mein Bankkonto film. Para auf Fuße, fin, Hund ist am Chillen, Shaitan, Jahre in hab ich gespielt. Dejo Kacha, Dejo Kacha, Dejo Kacha, Dejo Kacha, Dejo Kacha. Ey Puto, ey Mama, ey Mama, ey Mama, ey Mama, ey Mama, Afrika, Mama Afrika. Dejo Kacha, Dejo Kacha, Dejo Kacha, Dejo Kacha, Dejo Kacha, Dejo Kacha, Dejo Kacha, Dejo Kacha, Dejo Kacha, Dejo Kacha.